In Moskau traf heute eine Delegation der Sozialistischen Internationale, unter ihnen der SPD-Vorsitzende Björn Engholm, mit den Präsidenten Gorbatschow und Jelzin zusammen. Ihr Befund nach den Gesprächen: der Westen müsse nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Regimes der neuen Union jetzt massiv helfen. Aus Moskau, Eduard Neumeier. Die Welt muss handeln, sie darf nicht länger zögern. Die Menschen in der Sowjetunion dürfen nicht enttäuscht werden. Mit diesem Appell hat der Vorsitzende der deutschen Sozialdemokraten Björn Engholm zum Abschluss von Gesprächen der Sozialistischen Internationale in Moskau zu umfassender Hilfe für die Sowjetunion aufgerufen. Der aus Frankreich kommende Vizepräsident der Sozialistischen Internationale, Mauroy, hat mit Befriedigung konstatiert, dass Freiheit und Demokratie in ein Land einkehrten, dessen Menschen jahrzehntelang unterdrückt waren. Die Delegation der Sozialistischen Internationale hat mit dem früheren Außenminister Eduard Schewardnadze, mit dem Präsidenten Russlands Boris Jelzin und zum Abschluss mit Präsident Michail Gorbatschow gesprochen und den Gesprächspartnern die Hilfe bei der Demokratisierung und dem Übergang zur Marktwirtschaft in Aussicht gestellt. Den Aussagen der Delegation zufolge bekannten ihre Gesprächspartner sich zu sozialdemokratischem Gedankengut. Mauroy konstatierte, die Sozialdemokratie hat in der Sowjetunion gute Chancen. Im Vordergrund der Gespräche standen Chancen und Risiken der gegenwärtigen Situation. Die Vertreter der Sowjetunion zeigten vordringliches Interesse zunächst an schneller und direkter Hilfe für den bevorstehenden Winter. Gorbatschow wurde demnächst eine Liste übergeben, in der die dringlichsten Wünsche aufgeführt seien. Engholm meinte, die EG solle zügig und großzügig helfen. Herr Präsident, wie wollen Sie die Rechte nationaler und ethnischer Minderheiten schützen? Ich war vor einer Woche in Nordkasachstan. Da gibt es viele Russen, die sehr beunruhigt sind. Und es gibt viele andere Nationalitäten auf russischem Gebiet, zum Beispiel Millionen von Deutschen. Wie wird deren kulturelle Autonomie geschützt? Was, sagen wir es so, unsere russische Bevölkerung oder russischsprachige Bevölkerung anbelangt in anderen Republiken, so ist deren Schutz dadurch gewährleistet, dass wir zweiseitige Verträge zwischen Russland und den betreffenden Republiken abgeschlossen haben. Wir haben das gemacht mit allen drei baltischen Republiken, mit Ukraine, Belarusien, Kasachstan und so weiter. Und in diesen Verträgen steht ganz klar, wie wir diese Bevölkerung schützen wollen. Und das Wichtigste ist, entsprechend den internationalen Menschenschutzdeklarationen, dass alle werden gleichberechtigt sein, die Urbevölkerung und die andere Bevölkerung. Das ist das Wichtigste. Wenn diese Rechte verletzt werden, so haben wir gemischte Kommissionen vorgesehen. Diese Kommissionen werden diese Fälle prüfen und später auf den Verhandlungswegen lösen. Es kommt auch zu Verhandlungen der Führer der entsprechenden Republiken. Was die Wolgadeutschen anbelangt, werden wir dieses Problem so oder so lösen müssen. Im Namen der Gesetzlichkeit, der Gerechtigkeit. Denn wir streben den Status eines Rechtsstaates an. Umso wichtiger, was wir in den 72 Stunden des Putsches erlebt haben. Wir werden auf jeden Fall ein Rechtsstaat werden. Und dies umso mehr, weil unser Kongress der Volksdeputierten gesagt hat, im Rahmen einer Deklaration, dass wir alle internationalen Pakte für den Schutz der Menschenrechte bestätigen. Kehren wir zurück zu Wolkendeutschen. Es ist äußerst schwierig, sie jetzt alle in einer Region anzusiedeln. Und dies umso mehr, weil es nach deren Deportation sehr viel Zeit vergangen ist, da wohnen jetzt andere Menschen. Mehrere Kommissionen waren schon mehrfach dort und haben das geprüft. Es gibt inzwischen sogar eine Union der Deutschen und diese Union plädiert dafür, dass die Deutschen dort wohnen bleiben, wo sie jetzt leben. Dadurch wird die Anzahl der Deutschen, die zurück in die Wolga-Region umsiedeln wollen, verringern. Wir werden auf jeden Fall bestrebt sein, irgendeine Lösung zu finden, damit die Deutschen dort leben. Sie persönlich stellen sich Ihr Land als demokratische, pluralistische Gesellschaft vor. Aber seine politische Kultur muss ja erst wieder aufgebaut werden. können Sie dabei auf Parteien verzichten, auf Parlamente, und werden Sie auch selbst einer Partei angehören? And do you yourself expect to have a political party backing you and your politics? Ich persönlich bin für ein Pluralismus, für ein Mehrparteiensystem, wobei für ein tatsächliches Mehrparteiensystem, nicht für ein künstliches Mehrparteiensystem, das existierte bei Monopol der KPSU mit ein paar kleinen Parteien, die gar keine echte Konkurrenz machen konnten. Es geht um ein Mehrparteiensystem, wo die Parteien gleichwertig sind und sich bekämpfen können, konkurrieren können, auf dem parlamentarischen Wege politischen Kampf führen können. Für ein solches Mehrparteiensystem bin ich. Das, was jetzt mit der KPSU geschieht, das ist ganz folgerichtig. Es geht nicht um ein Hexenjagd auf diese Partei. Die Partei löst sich jetzt selbst auf. Und damit diese Kommunistische Partei uns nicht stört bei der Durchführung von Staatsreformen, denn gerade die Parteistrukturen waren die Hauptsaboteure der Reformen, waren wir gezwungen, einige Maßnahmen zu treffen. Es geht zum Beispiel um Eigentum der KPSU. Das war durch Mengen im Staatseigentum. Ein Teil dieser Gelder wurde abgezweigt für irgendwelche Joint Venture. Darüber hinaus hat KPSU noch nie in keinem Jahr Einnahmensteuer, Einkommensteuer bezahlt. Und nun muss die Partei ihre Schulden vor dem Volk begleichen. Das ist folgerichtig. Darüber hinaus, einige Parteistrukturen waren so oder so an dem Putsch beteiligt. Und deshalb habe ich einen Erlass unterschrieben, dass die Tätigkeit der russischen Kommunistischen Partei zunächst eingestellt wird. Damit die Untersuchung klären kann, hat diese Partei sich am Putsch beteiligt, dann kann sie natürlich nicht weiter so bestehen. Ich persönlich glaube, ich brauche nicht ein Parteimitglied zu sein. Und deshalb, als ich zum Präsidenten gewählt wurde, bin ich aus der Kommunistischen Partei ausgetreten. Vorläufig halte ich mich an diesem Grundsatz fest. Wenn wir ein tatsächliches Mehrparteiensystem haben werden, dann könnte man darüber nachdenken, ob ich eine eigene Partei haben werde, die mich unterstützt. Herr Gorbatschow hat kürzlich gesagt, er orientiere sich am Modell der schwedischen Sozialdemokratie. Welches Modell haben Sie eigentlich? Was kann man das Jelzin-Modell nennen? Ist das Mitterrands Frankreich, John Majors Großbritannien, die USA, Deutschland? Ich würde alles zusammennehmen, von jedem System das Beste nehmen und in Russland einführen. Aber Sie müssen doch sagen können, ob Sie mehr links oder rechts sind. Sagen wir so, ein Konservativer war ich nie. Nicht mal der Mann der Mitte war ich nicht. Ich war immer links von der Mitte. Und ich bin am ehesten für die Sozialdemokratie. Das schwedische Modell? Vielleicht, das ist nicht hundertprozentig. Wir müssen doch überhaupt nicht in ein Modell hineinschlüpfen. Vielleicht sollten wir ein neues Modell schaffen. Ein Teil vom schwedischen Modell, ein Teil vom französischen Modell mit Parlamentarismus. Da gibt es vieles Gutes, gerade was die Parlamente anbelangt. In USA kann man vieles lernen. Sie haben 200-jährige demokratische Tradition. Sie haben ein sehr gut ausgetüftetes System des Präsidentendienstes. Das funktioniert tadellos. In USA funktioniert dieses System tadellos. Das Volk Russland hat mir anvertraut, durch direkte Wahlen das Amt des Präsidenten Russlands. Hier leben 150 Millionen Menschen mit Riesenproblemen, mit Riesenleiden. Und dieses Volk leidet. Über 40% der Bevölkerung sind unter der Armutsgrenze. Verstehen Sie mich? Und da muss ich Maximum an Anstrengungen ansetzen, um das zu lösen. Und viel mehr will ich ja gar nicht machen. Vor der ganzen Welt habe ich darüber gesprochen. Ich mag diese dummen Fragen nicht. Habe ich den Gorbatschow abgestoßen? Will ich ihn verdrängen, benutzen? So wie der Gorbatschow heute ist, wie wir heute mit ihm zusammenarbeiten, wie er sieht, seine Ideologie, seine Sichtweise, langsam vergisst er solche Wörter wie Kommunismus und ähnliches. Mit diesem Gorbatschow ist es interessant, gegenwärtig zusammenzuarbeiten. Und ich hoffe sehr, dass es so bleibt, denn dieser Putsch hat auch seine Sicht sehr verändert, ihn verändert. Und wenn dieser Gorbatschow nicht wie früher von links nach rechts solche Schwankungen vornimmt, wenn er so etwas links vor der Mitte bleibt, so kann ich mit ihm zusammenarbeiten. Es geht ja zwischen uns nicht um Sympathie und Antipathie. Seine heutige Position ist mit meiner praktisch identisch, kompatibel. Gut, ich bin etwas radikaler, aber das ist gut für die Sache, das hilft uns. Unsere heutige Zusammenarbeit ist äußerst sachlich, äußerst ausgewogen. Und wir konsultieren uns jeden Tag und manchmal mehrmals zu demselben Problem. Und diese Form unserer Beziehungen, nach meiner Meinung, kann die so lange bestehen bleiben, solange wir Präsidenten bleiben, solange er sich nicht verändert. Sie sagten, dass die Führung des KGB abgeschafft werden wird. Aber was wird mit dem gigantischen Apparat, für den doch Hunderttausende von Leuten arbeiten? Ja, ja. Erstens, es kommt zu einer grundlegenden Reform, Rekonstruktion des Apparats. Ganz radikal. Deswegen wurde dorthin unser Herr Bakatin delegiert. Seinerzeit war er ja Innenminister und schon damals war er dagegen, dass KGB existiert. Vielleicht müsste man doch einen gewissen Nachrichtendienst beibehalten, Abwehr beibehalten, wie in anderen Ländern. Aber das ganze System der Denunzierung, das System des Abhörens, des Schnüffels, das muss man abschaffen. Und all die Dienste von KGB, die damit zusammenhängen, und zwar mit der Verletzung der Menschenrechte, wo man die Leute für das Andersdenken beschnüffelte, das gehört abgeschafft. In jedem Betrieb gibt es einen Agent von KGB und der passt immer auf, wem, wer, was, wie gesagt hat. Das muss abgeschafft werden. Wir wollen keine Hexenjagd machen, wir wollen keine neue Hexenjagd veranstalten. Wir wollen rechtsstaatlich vorgehen. Es muss alles sich auf Rechtsgrundsätze stützen. Keineswegs dürfen wir Schaffung von allen möglichen Untersuchungsausschüssen, Kommissionen an allen möglichen Stellen. Das ist nicht gut. Das wäre antidemokratisch von der anderen Seite her. Das dürfen wir nicht zulassen. Hier ist meine Meinung eindeutig. Mir scheint es sogar, dass später... Ich möchte jetzt nicht missverstanden werden von den Vertretern von KGB und des Innenministeriums. Aber in Russland zum Beispiel denken wir später, dass Innenministerium und KGB vereinigt werden. Die beiden Dienste. Herr Präsident, werden alle Nuklearwaffen der Sowjetunion in der Russischen Republik zusammengezogen werden? Russland bittet nicht um die zusätzlichen Kernwaffen. Wir haben davon mehr als genug. Wir können mehrmals die Erdkugel vernichten. Und deshalb sind wir keine Liebhaber davon. Allerdings, Ukraine kann sich zur atomwaffenfreien Republik erklären. Atomwaffen gibt es in drei Republiken. In Russland, Ukraine und Kasachstan. Also... Es geht es darum, wie wir mit dem Problem fertig werden. Erstens, die erste Variante ist die beste. Im Rahmen der 50%igen Reduzierung der Kernwaffen sollte man die ukrainischen Kernwaffen abschaffen, vernichten. Die zweite Möglichkeit, sollte es nicht möglich sein, müssten wir diese Waffen nach Russland verschaffen. Aber das würde ca. 25 Milliarden Rubel kosten und da braucht man mindestens 10 Jahre. Deswegen ist der erste Weg besser. Kasachstan hat sich noch nicht als atomwaffenfreie Zone erklärt. Deswegen werden Atomwaffen dort bleiben, zunächst mal stationiert. Was die Kontrolle anbelangt auf dem russischen Territorium, über die normalen Kontrollen, die international in Abkommen gesichert sind. Es geht um zentralisierte Kontrolle seitens der Union, seitens der USA und so weiter. In Russland beschlossen wir, noch eine zusätzliche Kontrollinstanz zu schaffen, ein besonderes Komitee zur Kontrolle der Atomwaffen, nicht nur der Atomwaffen, sondern alle kerntechnischen Anlagen. Sehen Sie, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns selbst helfen. Wir müssen uns aus der Krise herauswählen. Denn unser russisches, großes Russland, auch wenn die ganze Welt hilft, kann nicht aus der Krise rauskommen, wenn sie selbst sich nicht anstrengt. Aber bei einer gemeinsamen Beteiligung, Anstrengung, geht es schneller. Und dann kann man die Wiederholung solcher Putsch vermeiden. Natürlich, die Unzufriedenheit der Bevölkerung, die Wiederholung solcher Putsch, das besorgt uns schon. Das ist ein Grund für die Besorgung nicht nur unsererseits, sondern für die ganze Welt. Alle Länder der Welt wären dann betroffen. Stellen Sie vor, wenn dieser Putsch erfolgreich wäre. Was wäre das? Das würde einen neuen Wettrüsten bedeuten mit vielen Hunderten von Milliarden Investitionen. Was würde es bedeuten? Nur dafür, als Dank, dass wir Demokratie gerettet haben, hauptsächlich die Russen haben es getan, müssen sie sich daran beteiligen, Russland aus der Krise zu helfen. Einer wachsenden Anzahl von Staaten hat Kanada gefordert, den Konflikt um Kroatien vor den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu bringen. Nachdem die Europäer bisher mit ihren Schlichtungsbemühungen eher gescheitert sind, könnte der Konflikt damit eine neue Dimension erhalten, wenn es bis dahin nicht zu spät sein sollte und es nichts mehr zu lösen geben sollte. Trotz wiederholter Waffenstillstandsappelle nämlich eskalieren die Kämpfe wieder und sah es heute so aus, als holte die jugoslawische Armee zum entscheidenden Schlag aus. Über die aktuelle Lage unterrichtet sie jetzt Gustav Schalupa, mit dem ich telefonisch in Belgrad verbunden bin. Herr Schalupa, zunächst einmal, welches ist der neueste Stand der militärischen Entwicklungen? Es wird an allen Fronten in Kroatien gekämpft, von der ungarischen Grenze bis zur dalmatinischen Küste. Und die militärischen Auseinandersetzungen drohen sich auch auf die Republik Bosnien und Herzegowina auszudehnen, wo ein Aufmarsch von Militär und serbischen Freischärlern zu beobachten ist, aber auch natürlich Gegenmaßnahmen der muslimischen Bevölkerung, die ja in dieser Teilrepublik die Mehrheit stellt. Das Präsidium der Republik Bosnien-Herzegowina hat das Militär aufgefordert, die Armee aufgefordert, das Territorium der Republik Bosnien-Herzegowina auf dem gleichen Wege zu verlassen, auf dem sie gekommen ist. Das heißt vor allem aus Richtung Montenegro und aus Serbien. Gibt es denn, Herr Schalupa, jetzt noch irgendeine Hoffnung, dass außer auf militärischem Wege dieser Konflikt beendet werden kann? Von Beilegen kann man ja eigentlich schon nicht mehr sprechen. Ja, die Hoffnungen auf eine Intervention der Europäischen Gemeinschaft werden eigentlich immer geringer, nachdem der Waffenstillstand, den Lord Carrington ja hier vor 3 Tagen abschließen konnte, von niemandem eingehalten wird und auch die Verhandlungen in Den Haag offensichtlich auf der Stelle treten und keine Aussicht bieten, hier eine Formel zu finden, mit der man den Konflikt friedlich herbeilegen könnte. Der Anstoß zu einer, würde ich sagen, friedlichen oder politischen Lösung müsste hier aus dem Lande eigentlich jetzt kommen, nachdem die Bemühungen des Auslandes ja nahezu alle erschöpft sind, vorausgesetzt, dass nicht jetzt der Weltsicherheitsrat und die Vereinten Nationen doch mit einer sehr energischen Maßnahme die kämpfenden Seiten in Jugoslawien zur Ordnung rufen können. Gibt es wirklich Hoffnung unter der Bevölkerung und auch unter den Politikern auf die UNO, oder ergibt man sich jetzt in sein Schicksal und rechnet man wirklich jetzt mit der großen Eskalation und dem, wie einige Beobachter sagten, ersten großen Krieg in Europa in 50 Jahren? Ja, man kann eigentlich von einer allgemeinen Stimmung unter der Bevölkerung sprechen. West- und Ostjugoslawien sind heute zwei konträre Gebiete, wo sich die Hoffnungen eben völlig teilen. In Westjugoslawien hofft man auf eine energische Intervention der Vereinten Nationen, einschließlich der Entsendung von Blauhelmen oder vielleicht einer Aktion der NATO zugunsten dieser nicht-kommunistischen Teile Jugoslawien, wogegen Serbien, Montenegro, also Ostjugoslawien, die ja nach wie vor unter kommunistischer Herrschaft sind, hoffen, dass eine Intervention der UNO oder eine Diskussion bei der UNO über Jugoslawien genauso verpufft wie die bisherigen Maßnahmen der Europäischen Gemeinschaft und man hier tun und lassen kann, eben was man will. Zunächst einmal vielen Dank nach Belgrad an Gustav Schalupa. Sollte diese Eskalation sich fortsetzen, dann könnte es müßig werden, die eben noch angesprochene Einschaltung der Vereinten Nationen vorzunehmen. Ganz abgesehen von den völkerrechtlichen Bedenken, die vor einem solchen Schritt stehen. Am Sitz der UNO untersucht Tilman Rascher die Aussichten eines solchen Unterfangens. Österreich, Kanada und Australien unterstützen die französische Initiative, den Jugoslawien-Konflikt voraussichtlich schon am Montag im Sicherheitsrat zur Sprache zu bringen. Ob das Gremium konkrete Schritte unternehmen wird, ist dennoch ungewiss. Nach Artikel 39 der UN-Charta kann der Sicherheitsrat nur dann eingreifen, wenn Frieden und Sicherheit international bedroht sind, das heißt Konflikte zwischen zwei Staaten bestehen. Der Rat hat sich dennoch traditionell nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Länder eingemischt. Die Unabhängigkeitserklärungen der Republiken Slowenien und Kroatien rücken den Konflikt jedoch in eine undefinierte Grauzone. Nach Angaben von Diplomaten könnte ein Eingreifen des Sicherheitsrates mit der Begründung gerechtfertigt werden, dass zum Beispiel Österreich oder Ungarn eine internationale Bedrohung des Friedens deklarieren. Selbst unter dieser Voraussetzung wird der Rat aber nur dann Friedenstruppen entsenden, wenn alle beteiligten Parteien dies ausdrücklich wünschen. Da Serbien sich gegen die Entsendung von Friedenstruppen ausgesprochen hat, ist ein entsprechender Beschluss des Rates unwahrscheinlich. Hinzu kommen grundsätzliche Vorbehalte einiger Ratsmitglieder gegen die Einmischung der UNO in innere Angelegenheiten eines Landes. Die permanenten Sicherheitsratsmitglieder UdSSR und China haben kein Interesse, einen Präzedenzfall zu schaffen, da beide Nationen Probleme mit Unabhängigkeitsbewegungen und Minoritäten haben. Ohne Einvernehmen mit China und der UdSSR aber ist der Rat handlungsunfähig, da beide Länder mit ihrem Vetorecht Beschlüsse torpedieren können. Die Sowjetunion hatte bereits vor mehreren Wochen durchblicken lassen, dass der Jugoslawien-Konflikt nur dann erörtert werden sollte, wenn die Belgrader Regierung damit einverstanden ist. Auch die USA würden nach Ansicht von UN-Beobachtern eine europäische Lösung klar bevorzugen. Widerstand gegen die Einmischung der UN ist darüber hinaus von blockfreien Staaten wie zum Beispiel Indien zu erwarten, die UN-Interventionen bei internen Konflikten prinzipiell ablehnen. UN-Diplomaten halten dennoch vorerst nur relativ unverbindliche Aktionen des Sicherheitsrates, wie zum Beispiel eine Aufforderung zur friedlichen Beilegung des Konfliktes, für denkbar. Auch in Bonn steht Jugoslawien weiterhin ganz oben auf der Prioritätenliste, zumal man hier auch einzusehen beginnt, dass so manches vorgetragene Rezept und Konzept zur Lösung der Krise sich längst als unrealistisch erwiesen hat. Heute beschäftigte sich der Bundestag mit Jugoslawien. Peter Quay war für uns dabei. Zu einer harten, grundsätzlichen außenpolitischen Auseinandersetzung wurde heute im Bundestag die Aktuelle Stunde über Jugoslawien und die Beschlüsse der WEU-Minister von gestern, weiterhin über eine Friedenstruppe auf dem Balkan nachzudenken. Der zweite Teil eines Stufenplanes, nämlich auch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu bemühen, ist ja inzwischen realisiert. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher nannte in seiner Rede die Grundvoraussetzungen für die friedensstiftende Truppe. Eine Waffenruhe ist die unverzichtbare Voraussetzung für einen erfolgreichen Verlauf der Haager Verhandlungen, damit die Völker Jugoslawiens frei und ohne Zwang ihre Zukunft bestimmen können. Erstens, eine Feuereinstellung muss erfolgversprechend vereinbart sein und zweitens, alle jugoslawischen Parteien müssen zustimmen. Und die Unterstützung durch die KSZE und den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird nachgesucht werden. Eine militärische Intervention schließt Genscher aus, auch die Beteiligung von deutschen Streitkräften an der Friedenstruppe, weil das aus historischen und Verfassungsgründen nicht gehe. Laut Genscher nimmt Deutschland in dem Konflikt nicht Partei. Die Sozialdemokraten lehnen den Einsatz einer Friedenstruppe und erst recht einer Interventionsmacht aus Verfassungsgründen ab. Die SPD empfiehlt stattdessen wirtschaftliche Sanktionen, die von den Bonner Regierungsparteien aber für zwecklos gehalten werden, zumindest zur schnellen Befriedung Jugoslawiens. Außerdem meint die SPD, Europa solle sofort Slowenien und Kroatien als unabhängige Staaten anerkennen, weil das den Realitäten im Lande entspreche. Der SPD-Abgeordnete Carsten Vogt kritisierte die Europäer auch in einem anderen Punkt. Sie werfen ihnen vor, dass sie nicht einmal in der Lage waren, ein gemeinsames, glaubwürdiges Konzept zu entwickeln, mit dem die KSZE-Prinzipien der Gewaltfreiheit, der pluralistischen Demokratie, der Achtung der Rechte nationaler Minderheiten und dem Recht auf Selbstbestimmung schrittweise in Jugoslawien wieder Geltung verschafft worden wäre. Die Regierung Europas haben den Konflikt in Jugoslawien viel zu spät auf die Tagesordnung ihrer Beratung gesetzt. SPD und auch Bündnis 90 Grüne warfen den Regierungsparteien CDU, CSU und FDP vor, sie wollten mit der Friedenstruppe die Aufstellung einer Interventionsstreitmacht vorbereiten. Die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag, so sagte der sozialdemokratische Abgeordnete Günther Verheugen, sei mit der SPD nicht zu bekommen. Überhaupt hält es die SPD für falsch, an eine WEU-Truppe zu denken. Die Europäer und der gesamte Westen sollten das Instrumentarium der KSZE ausbauen, hinter der immerhin schon 38 Staaten stünden. Einig waren sich die Bundestagsparteien eigentlich nur darin, dass aus dem ehemaligen Jugoslawien eine Region mit selbstbestimmter Demokratie werden muss, ohne Grenzen, die aus Gewalt entstehen oder schon entstanden sind.